Viertes Kapitel. Der Aufzug war gedrängt voll von Alphas, die aus den Umkleideräumen kamen. Bei ihrem Eintreten wurde Lenina von vielen mit freundlichem Nicken und Lächeln begrüßt. Sie war ein allgemein beliebtes Mädchen und hatte fast mit jedem von ihnen irgendwann einmal eine Nacht verbracht. Lauter nette Jungen, dachte sie, während sie die Grüße erwiderte. Reizende Jungen. Wenn nur Fortlieb Edisons Ohren nicht so groß wären. Vielleicht hat er bei Meter 328 eine Spur zu viel Nebenschilddrüsenpräparat bekommen. Und beim Anblick von Benito Hoover musste sie daran denken, dass er, nachdem er seine Kleider abgelegt hatte, sich wirklich als zu behaart erwiesen hatte. Dem Blick von der Erinnerung an Benitos krause Schwärze ein wenig umdüstert, wandte sie sich um und entdeckte im Winkel die kleine, schmächtige Gestalt und das melancholische Gesicht von Sigmund Marx. »Sigmund«, sie drängte sich zu ihm durch, »ich habe sie schon gesucht.« Ihre klare Stimme übertönte das Surren des aufsteigenden Fahrstuhls. Neugierig wandten sich die anderen nach ihr um. »Ich wollte mit Ihnen über unsere Neu-Mexiko-Reise sprechen.« Aus dem Augenwinkel gewahrte sie, wie Benito Hoover vor Staunen den Mund aufsperrte. Das verdroß sie. »Er wundert sich, dass ich ihn nicht bitte, wieder mit mir zu gehen«, dachte sie. Und mit betonter Herzlichkeit ergänzte sie laut, »ich möchte furchtbar gern mit Ihnen im Juli für eine Woche wegfahren.« Jetzt hatte sie ihre Untreue gegen Henry öffentlich kundgetan. Stinny durfte beruhigt sein, wenngleich es nur Sigmund war. »Das heißt natürlich«, meinte sie und setzte ihr süßestes und vielsagendstes Lächeln auf, »wenn Sie mich noch haben wollen.« Sigmunds blasses Gesicht wurde rot. »Warum, um Forts Willen«, fragte sie sich erstaunt und doch auch gerührt von dieser sonderbaren Huldigung. »Wollen wir nicht lieber anderswo darüber sprechen«, stotterte er entsetzlich verlegen. »Er tut gerade so, als hätte ich was Unanständiges gesagt«, dachte Lenina. »Hätte ich einen gemeinen Witz gemacht, ihn etwa gefragt, wer seine Mutter war oder dergleichen, könnte er nicht fassungsloser aussehen.« »Ich meine, hier sind so viele Leute«, verwirrt brach er ab. Lenina lachte freimütig und ganz ohne Spott. »Sind Sie aber drollig«, sagte sie, und sie fand ihn wirklich drollig. »Lassen Sie es mich wenigstens eine Woche vorher wissen, ja?« fuhr sie in verändertem Ton fort. »Wir fliegen doch mit der blauen Pazifikrakete. Von wo geht sie ab?« Bevor Sigmund antworten konnte, hielt der Aufzug. »Dach«, rief eine brüchige Stimme. Der Fahrstuhlführer war ein kleines, affenähnliches Geschöpf in der schwarzen Jacke eines Epsilon-Minus-Halbkretins. »Dach«, er riss die Türen auf. Vom warmen Glanz der Nachmittagssonne geblendet, blinzelte er überrascht. »Oh, Dach«, wiederholte er verzückt, als wäre er unvermutet und freudig aus dem lähmenden Dunkel des Nichts erwacht. »Dach«, mit erwartungsvoller, hündischer Anbetung sah er zu den Gesichtern seiner Fahrgäste empor. Plaudernd und lachend traten die ins Licht hinaus. Der Aufzugwärter sah ihnen nach. »Dach«, sagte er noch ein letztes Mal wie fragend. Eine Klingel schrillte, der Lautsprecher über ihm in der Decke begann sehr leise und sehr gebieterisch Befehle zu erteilen. »Hinunterfahren«, sagte die Stimme, »hinunterfahren. 17. Stockwerk, hinunter, hinunter, 17. hinunter, hin...« Der Fahrstuhlführer warf die Türen zu, drückte auf einen Knopf und sauste zurück in das surrende Dämmer des Aufzugsschachts, zurück in das Dämmer seiner gewohnten, dumpfen Starre. Auf dem Dach war es warm und strahlend sonnig. Hubschrauber schwirrten mit einschläferndem Summen durch den Sommernachmittag. Raketen schossen 8, 9 Kilometer oberhalb unsichtbar durchs Blau. Ihr dumpferes Brummen lag wie eine Liebkosung in der warmen Luft. Sigmund Marx atmete tief, sah empor, ließ den Blick über den azurnen Horizont wandern und endlich auf Leninas Gesicht verweilen. »Wie schön!« Seine Stimme bebte ein wenig. Sie lächelte ihn voll innigen Verständnisses an. »Einfach großartig für Hindernisgolf«, meinte sie hingerissen. »Aber nun muss ich rasch weg, Sigmund. Henry ärgert sich, wenn ich ihn warten lasse. Sagen Sie mir rechtzeitig Bescheid, wenn wir reisen. Sie winkte zum Abschied und lief über das Flachdach zu den Hangars. Sigmund sah dem Blinken der weißen Strümpfe nach, das sich immer mehr entfernte, den sonnengebräunten Kniekehlen, die sich hurtig beugten und streckten, wieder und wieder, und dem gemächlicheren Wogen des knapp sitzenden Korthöschens unterhalb der flaschengrünen Jacke. Schmerz lag in seinen Zügen. »Hübsch ist die, das muss man sagen«, bemerkte eine laute, muntere Stimme hinter ihm. Sigmund fuhr herum. Benitos rotes Mopsgesicht strahlte ihn mit sichtlicher Herzlichkeit an. Benito war bekannt für seine Gutmütigkeit. Er könnte mit dem Leben auch zurechtkommen, sagte man von ihm, ohne jemals Soma anzurühren. Groll und schlechte Laune, deren wegen andere in die Soma-Ferien flüchten mussten, befielen ihn nie. Die Welt war für Benito immer eitel Sonnenschein. »Und pneumatisch dazu, und wie!« Dann fuhr er in verändertem Ton fort, »sind Sie aber finster drein. Sie brauchen ein wenig Soma.« Er fuhr in die rechte Hosentasche und zog ein Fläschchen hervor. »Ein Kubikzentimeter vertreibt 10. »Na, das ist denn doch...« Sigmund hatte sich plötzlich umgewandt und war davongestürzt. Benito starrte ihm nach. »Was ist mit dem Burschen nur los?« fragte er sich. Kopfschüttelnd kam er zu der Überzeugung, dass das Gerede über den Alkohol im Blutsurrogat des armen Kerls doch wahr sein musste. Hat wahrscheinlich sein Gehirn angegriffen. Er steckte das Soma-Fläschchen wieder ein, nahm eine Packung Sexualhormon-Kaugummi aus der Tasche, schob einen Streifen in den Mund und schlenderte kauend zu den Hangars. Henry Peppler hatte seinen Helikopter aus dem Verschlag herausrollen lassen und saß bereits im Führersitz, als Lenina erschien. 4 Minuten Verspätung, war alles, was er sagte, während sie auf den Sitz neben ihm kletterte. Er ließ die Motoren anspringen und schaltete die Rotoren ein. Der Hubschrauber schoss senkrecht in die Luft. Henry gab Gas. Das Flügelgesurre stieg schrill von Hornisse bis Wespe, von Wespe bis Moskito. Der Tachometer zeigte, dass sie fast 2 Kilometer in der Minute an Höhe gewannen. Berlin schrumpfte unter ihnen zusammen. In wenigen Augenblicken glichen die riesigen Flachdachbauten nur noch einem Beet geometrischer Pilze inmitten des Grüns der Gärten und Parkanlagen. In ihrem Zentrum stand ein höherer, schlankerer Pilz mit dünnem Stiel, der Anhalterflugturm, und hob seinen flachen Hut aus hellem Beton gegen den Himmel. Gleich vage umrissenen Torsi sagenhafter Athleten regelten sich riesenhafte, fleischige Wolken in der Bläue über ihnen. Aus einer dieser Wolken fiel plötzlich ein winziges, leuchtend rotes Insekt, das im Niedersausen zischte. »Das ist die rote Rakete aus New York«, sagte Henry. Er sah auf die Uhr und schüttelte den Kopf. 7 Minuten Verspätung. »Diese Transatlantiklinie mit ihrer Unpünktlichkeit ist wirklich ein Skandal.« Er nahm den Fuß vom Gashebel. Das Surren des Helikopterflügels über ihnen sank um 1,5 Oktaven über Wespe und Hornisse zurück zu Hummel, Maikäfer und Hirschkäfer. Die Steiggeschwindigkeit der Maschine verlangsamte sich. Im nächsten Augenblick hingen sie reglos in der Luft. Henry drückte auf einen Hebel. Ein Klicken. Erst langsam, dann rascher, immer rascher drehte sich der Propeller vor ihnen, bis er nur noch ein kreisender Nebel war. Sie flogen jetzt in gleichbleibender Höhe. Der Gegenwind pfiff immer schriller in den Versteifungen. Henry behielt den Drehzahlmesser im Auge. Als die Nadel 1200 zeigte, setzte er die Rotoren außer Betrieb. Die Maschine hatte jetzt genug Antrieb nach vorn, um sich in der Luft zu halten. Lenina blickte durch das Fenster zu ihren Füßen. Sie überflogen soeben die 6 Kilometer breite Parkzone, die Berlin-Mitte von seinem ersten Ring der Vorort-Trabanten trennte. In den Grünanlagen wimmelte es von winzigen Lebewesen. Ganze Haine von Zentrifugal-Brummballtürmchen schimmerten zwischen den Bäumen. Auf dem Sportplatz Grunewald spielten 2000 gemischte Beta-Minus-Doppel riemannsches Feldtennis. Links und rechts säumten Rolltreppenkegelbahnen die Heerstraße. Im Stadion fand ein Delta-Turnfest statt, an dem Vereinigungschöre teilnahmen. Lenina machte ihren Kasten Vorurteilen aus der Schlafschule Luft. Wie scheußlich Kaki ist. In ihrer Nähe arbeitete ein Heer von Kulis in Schwarz und Kaki daran, die Oberfläche der AWUS neu zu vitriolisieren. Einer der riesigen, fahrbaren Schmelzöfen wurde soeben angestochen, als sie ihn überflogen. Die weißglühende, geschmolzene Steinmasse strömte über die Straße. Die Asbestwalzen rollten hin und her. Hinter dem feuersicheren Sprengwagen erhoben sich weiße Dampfschwaden. Die Ateliers der Meiering-Fühlfilmgesellschaft erstreckten sich über 7,5 Hektar. Die Fabrik der Fernsehgesellschaft drüben am Siemensdamm glich einer kleinen Stadt. »Die haben wohl Schichtwechsel«, meinte Lenina. Wie Blattläuse und Ameisen wimmelten die laubgrünen Gamma-Mädchen und schwarzen Halbkretins um die Eingänge oder standen Schlange, um auf ihre Plätze in der Einschienenstraßenbahn zu gelangen. Maulbeerfarbene Beta-Minusse kamen und gingen durch die Menge. Auf dem Dach des Haupttrakts starteten und landeten Helikopter. »Mein Ehrenwort«, sagte Lenina, »ich bin froh, dass ich keine Gamma bin.« 5 Minuten später waren sie in Döberitz und begannen ihre erste Runde Hindernisgolf. Sigmund eilte mit gesenkten Augen über das Dach, und wenn er dann und wann einen Mitmenschen gewahrte, wandte er rasch den verstohlenen Blick wieder ab. Er glich einem Verfolgten, der sich nach seinen Feinden nicht umzublicken wagt, aus Furcht, sie könnten noch gefährlicher sein, als er angenommen hatte, und ihn dazu bringen, sich noch schuldbewusster und einsamer zu fühlen. Dieser grässliche Benito Huber. Und dabei hatte der es doch nur gut gemeint. Aber gerade das machte die Sache in gewissem Sinne noch schlimmer. Die Wohlmeinenden benahmen sich genauso wie die Übelwollenden. Selbst unter Leninas Benehmen litt er. Während vieler Wochen schüchterner Unentschlossenheit hatte er sie nur angeblickt, nur begehrt. Er hatte daran gezweifelt, dass er jemals den Mut finden werde, sie zu fragen. Konnte er der Gefahr einer demütigend verächtlichen Abweisung ins Auge blicken? Doch wenn sie Ja sagen würde, welche Seligkeit! Nun hatte sie Ja gesagt, und er litt noch immer. Litt, weil sie den schönen Nachmittag so recht für Hindernisgolf geeignet gefunden hatte. Litt, weil sie zu ihrem Henry Peppler gelaufen war. Und litt, weil sie es drollig fand, dass er ihre privatesten Angelegenheiten nicht in aller Öffentlichkeit besprechen wollte. Kurz gesagt, er litt, weil sie sich benommen hatte, wie sich ein gesundes, anständiges Mädchen benimmt. Und nicht anders, nicht regelwidrig, nicht anormal. Er öffnete die Tür seines Schuppens und rief 2 herumlungernden Delta-Minus-Bediensteten zu, sein Flugzeug auf das Dach herauszurollen. Das Personal des Hangars bestand aus einer einzigen Bokanowski-Gruppe. Die Männer waren alle Simultanbrüder, alle gleich klein, gleich schwarz und gleich abstoßend. Sigmund gab seine Befehle in dem scharfen, fast anmaßenden, ja beleidigenden Ton eines Menschen, der sich seiner Überlegenheit nicht allzu sicher fühlt. Mit Angehörigen der niederen Kasten in Berührung zu kommen, war für Sigmund immer eine äußerst qualvolle Angelegenheit. Vielleicht beruhte das Gerücht über den Alkohol in seinem Blutsurrogat auf Wahrheit. Ein Versehen konnte ja vorkommen. Jedenfalls unterschied sich Sigmund äußerlich kaum von einem Gamma. 8 Zentimeter fielten ihm zur durchschnittlichen Alpha-Größe und seine Statur war dementsprechend schmächtig. Begegnungen mit den unteren Schichten erinnerten ihn jedes Mal schmerzlich an seine körperliche Unzulänglichkeit. »Ich bin ich und wollt ich wär's nicht.« Seine Fähigkeit zur Selbsterkenntnis war qualvoll scharf ausgeprägt. So oft er sich Aug in Aug mit einem Delta-Gesicht befand, statt darauf hinabzublicken, kam er sich gedemütigt vor. Wird ihn der Kerl mit dem der höheren Kaste schuldigen Respekt behandeln? Die Frage verfolgte ihn. Nicht ohne Grund. Gammas, Deltas und Epsilons wurden ja in gewissem Maße darauf gedrillt, höheren Wuchs mit hoher gesellschaftlicher Stellung gleichzusetzen. Vom Schlafschulunterricht her herrschte allgemein eine gewisse Vorliebe für hohen Wuchs, und deshalb lachten die Mädchen über seine Anträge, deshalb trieben seine männlichen Kastengenossen ihren Spaß mit ihm. Ihr Spott machte ihn zum Außenseiter. Und da er sich nun einmal als Außenseiter fühlte, benahm er sich auch wie einer. Dadurch wieder wuchs das Vorurteil gegen ihn und die feindselige Missachtung, mit der man seiner körperlichen Unzulänglichkeit begegnete. Und das alles führte endlich dazu, sein Gefühl der Fremdheit und Einsamkeit nur noch zu verstärken. Aus chronischer Angst, unterschätzt zu werden, mied er seinesgleichen. Vor Untergebenen jedoch betonte er seine Würde. Mit welcher Bitterkeit im Herzen beneidete er Männer wie Henry Pepler und Benito Hoover, Männer, die einen Epsilon nicht anzuschnauzen brauchten, damit er gehorchte, Männer, die ihre Stellung im Leben für selbstverständlich hielten und sich im Kastensystem bewegten wie der Fisch im Wasser, sich darin so ganz und gar zu Hause fühlten, dass sie weder ihrer selbst noch des angenehmen, freundlichen Elements, worin sie lebten, bewusst waren. Träge und, wie ihm schien, widerwillig rollten die Delta-Zwillinge das Flugzeug aufs Dach hinaus. »Na, wird's bald«, rief Sigmund gereizt. Einer der beiden sah ihn an. Täuschte er sich oder lag viehischer Hohn in diesen stumpfen, grauen Augen? »Vorwärts, beeilt euch«, rief er lauter, mit einem hässlichen Krächzen in der Stimme. Er stieg in das Flugzeug. Eine Minute später flog er nordostwärts. Die verschiedenen Propagandabüros und die Hochschule für Emotionstechnik befanden sich in ein und demselben 60 Stockwerke hohen Gebäude in der Kochstraße. Im Erdgeschoss und in den unteren Etagen lagen die Druckereien und Redaktionen der drei großen Berliner Tageszeitungen, des perlgrauen stündlichen Funkanzeigers für die besseren Kasten, der grünen Gamma-Post und des auf Khaki-Papier in lauter Hauptsätzen gedruckten kleinen Delta-Blatts. In den darüberliegenden 22 Stockwerken waren die Büros für Fernseh-, Fühlfilm-, Synthetovox- und Synthetophon-Propaganda untergebracht. Über ihnen lagen die Versuchslabors und die schalldichten Räume, in denen die Filmmusik und die Synthetokomponisten ihre heikle Arbeit verrichteten. In den obersten 18 Stockwerken befand sich die Hochschule. Sigmund landete auf dem Dach des Propagandapalastes und stieg aus. »Sagen Sie Herrn Helmholtz Holmes Watson, dass Herr Sigmund Marx ihn auf dem Dach erwartet«, befahl er dem Gamma-Plus-Portier. Er setzte sich und zündete sich eine Zigarette an. Helmholtz Holmes Watson schrieb gerade, als ihn der Anruf erreichte. »Sagen Sie, ich komme gleich«, antwortete er und legte auf. »Räumen Sie bitte diese Sachen da weg«, wandte er sich im gleichen unpersönlichen Ton zu seiner Sekretärin, schenkte ihrem strahlenden Lächeln keinen einzigen Blick und verließ rasch das Zimmer. Er war ein kräftig gebauter Mann mit mächtigem Brustkorb und breiten Schultern, schwer, aber flink, federnd und gelenkig. Auf dem wohlgerundeten, festen Pfeiler seines Halses saß ein schön geformter Kopf. Sein dunkles Haar krauste sich, seine Züge waren markant. Eine Art überbetonter, kraftvoller Schönheit war ihm eigen. Man sah sogleich, jeder Zoll ein Alpha Plus, wie seine Sekretärin zu wiederholen nie müde wurde. Er war Dozent am Lehrstuhl für Schriftsteller und arbeitete in seiner Freizeit als Gefühlsingenieur. Er schrieb regelmäßig für den stündlichen Funkanzeiger, verfasste Fühlfilm-Drehbücher und besaß ein begnadetes Talent für Merksprüche und Schlafschulverse. »Begabt«, urteilten seine Vorgesetzten über ihn. »Vielleicht«, sie schüttelten dabei den Kopf und dämpften bedeutsam die Stimme, »vielleicht ein bisschen zu begabt.« »Jawohl, ein bisschen zu begabt. Sie hatten recht.« Eine geistige Überentwicklung hatte bei Helmholtz Holmes Watson ganz ähnliche Folgen wie die körperliche Unterentwicklung bei Sigmund Marx. Zu kleine Knochen und Muskeln hatten Sigmund von seinen Mitmenschen getrennt, und die Erkenntnis seiner Besonderheit, die nach den geltenden Maßstäben eine geistige Ausschweifung war, hatte die Kluft nur noch vergrößert. Was Helmholtz dagegen sich seiner so unangenehm bewusst machte und ihn in die Einsamkeit trieb, waren zu große Geistesgaben. Beiden gemeinsam war das Bewusstsein, dass sie Einzelfälle waren. Nur hatte der unterentwickelte Siegmund sein ganzes Leben lang unter seinem Anderssein gelitten, während Helmholtz Holmes Watson erst vor kurzem seine geistige Überlegenheit entdeckt und seine Verschiedenheit von den Menschen rings um sich bemerkt hatte. Dieser Feldtennisspieler, dieser unermüdliche Liebhaber, 640 Mädchen, hieß es, hatte er in knapp 4 Jahren gehabt, dieser hervorragende Versammlungsleiter und glänzende Gesellschafter hatte plötzlich erkannt, dass er Sport, Frauen und Dienst am Gemeinwohl nicht für das Höchste halten konnte. Im Grunde seines Herzens galten seine Interessen etwas anderem. Aber was war das? Ja, was? Siegmund besuchte ihn, um über dieses Problem mit ihm zu reden, oder besser gesagt, ihm wieder zuzuhören, denn Helmholtz besorgte das Reden immer ganz allein. 3 reizende Mädchen aus dem Büro für Synteto-Vox-Propaganda belagerten den Freund, als er den Aufzug verließ. »Ach, Helmhölzchen, kommen Sie doch mit uns zu einem Nachtpicknick auf den Brocken!« Flehend umschwärmten sie ihn. Kopfschüttelnd bahnte er sich den Weg. »Nein, aber wir laden auch keinen anderen Mann dazu ein.« Selbst diese verlockende Zusage vermochte Helmholtz nicht umzustimmen. »Nein«, wiederholte er, »ich habe zu tun.« Entschlossen ging er weiter, die 3 Mädchen hinterdrein. Erst als er in Siegmunds Flugzeug saß und die Tür zugeschmettert hatte, ließen sie unter bitteren Vorwürfen von ihm ab. »Diese Weiber«, sagte er, während der Hubschrauber aufstieg. »Diese Weiber«. Stirnrunzelnd schüttelte er den Kopf. »Einfach schrecklich.« Siegmund stimmte ihm scheinheilig bei, während er insgeheim wünschte, ebenso viele Mädchen wie Helmholtz haben zu können und ebenso mühelos. Er verspürte plötzlich das heftige Bedürfnis, anzugeben. »Ich nehme Lenina Braun nach Neumexiko mit«, sagte er so beiläufig wie möglich. »So?« fragte Helmholtz ohne eine Spur von Interesse. Nach einer kurzen Pause fuhr er fort: »Seit 1-2 Wochen bin ich allen Versammlungen und allen Frauen ausgewichen. Du kannst dir nicht vorstellen, was für ein Theater sie in der Hochschule deswegen machen. Und doch lohnt es sich, glaube ich. Die Wirkungen«, er zögerte, »nun, sie sind merkwürdig, höchst merkwürdig.« Körperliche Unzulänglichkeit konnte geistigen Überschuss bewirken. Offenbar ließ sich der Vorgang aber auch umkehren. Geistiger Überschuss konnte zu seinem eigenen Nutzen freiwillige Blindheit und Taubheit, selbstgewählte Einsamkeit, künstliche Impotenz der Askese hervorrufen. Schweigend legten sie den Rest des kurzen Flugs zurück. In Siegmunds Wohnung angelangt, behaglich auf die pneumatischen Sofas hingestreckt, nahm Helmholtz das Gespräch wieder auf. »Hast du jemals«, fragte er, bedächtig Wort nach Wort setzend, »hast du jemals das Gefühl gehabt, als hättest du etwas im Innern, das nur auf eine Gelegenheit wartet, hervorzubrechen? Eine Art überschüssige, ungenutzte Kraft, etwas wie das Wasser, das über die Felsen hinabstürzt, statt Turbinen anzutreiben?« Fragend sah er Siegmund an. »Meinst du all die Gemütsbewegungen, die man haben könnte, wenn die Dinge anders wären?« »Nicht ganz«, Helmholtz schüttelte den Kopf, »ich meine, dass mich manchmal das seltsame Gefühl beschleicht, ich hätte etwas Wichtiges zu sagen und besäße auch die Kraft dazu, nur weiß ich nicht, was es ist und kann die Kraft nicht verwerten. Wenn man anders schreiben könnte oder über anderes, weißt du, ich kann ganz gut Merksprüche erfinden. Du kennst ja diese Verse, die einen förmlich in die Höhe fahren lassen, als hätte man sich auf eine Nadel gesetzt. Sie wirken so neu und sensationell, selbst wenn sie eine abgedroschene Schlafschulweisheit verkünden. Aber das genügt mir eben nicht. Es genügt mir nicht, dass die Merksprüche gut sind. Auch was man mit ihnen bewirkt, sollte gut sein. Aber deine Sachen sind doch gut, Helmholtz. Soweit solches Zeug eben gut sein kann.« Er zuckte mit den Achseln. »Aber das sind Nichtigkeiten. Das ist nicht bedeutend genug. Ich fühle, ich könnte viel Bedeutenderes, Leidenschaftlicheres, Wirkungsvolleres leisten. Aber was? Was gibt es Bedeutungsvolleres zu sagen? Und wie kann man bei unserem herkömmlichen Themen Leidenschaft entwickeln? Worte können Röntgenstrahlen gleichen, wenn man sie richtig anwendet, können alles durchdringen. Man liest und ist durchdrungen. Das versuche ich immer, meinen Studenten beizubringen. Wie schreibe ich durchdringend? Aber wozu in aller Welt ist es gut, von einem Artikel über einen Vereinigungschor oder über die neuesten Verbesserungen des Duftorgelbaus durchdrungen zu sein? Können denn überhaupt Worte durchdringend wie die stärksten Röntgenstrahlen sein, wenn man über solche Dinge schreibt? Kann man etwas über nichts sagen? Darauf läuft am Ende alles hinaus. Ich versuche und versuche. Psst, machte Sigmund plötzlich und hob warnend den Finger. Sie lauschten. Ich glaube, jemand steht vor der Tür, flüsterte er. Helmholtz erhob sich, schlich auf Zehenspitzen durchs Zimmer und stieß mit einem Ruck die Tür auf. Natürlich weit und breit kein Mensch. Entschuldige, sagte Sigmund, der sich qualvoll töricht vorkam und auch so aussah. Ich glaube, meine Nerven sind nicht ganz in Ordnung. Wenn man von den Menschen immer beargwöhnt wird, muss man schließlich selber argwöhnisch werden. Seufzend fuhr er sich über die Augen, seine Stimme wurde klagend. Wenn du wüsstest, was ich in letzter Zeit durchgemacht habe, sagte er fast unter Tränen. Selbstmitleid quoll in ihm hoch wie das Wasser in einem plötzlich aufgedrehten Springbrunnen. Wenn du nur wüsstest. Helmholtz, Holmes, Watson hörte ein wenig unbehaglich zu. Armer kleiner Sigmund, dachte er. Dabei konnte er aber eine gewisse Scham für seinen Freund nicht unterdrücken. Wenn Sigmund nur ein bisschen mehr Stolz besäße.